Es ist einer der einsamsten Orte der Welt. Rapa Nui im Südpazifik. Die Osterinsel, 3700 Kilometer vom südamerikanischen Festland entfernt. Hier lebte einmal ein Volk von Ackerbauern und Fischern, von dem man wenig mehr weiß, als dass es zu Höchstleistungen in der Bearbeitung des weichen Vulkangesteins fähig war. Rund 900 steinerne Wächter mit undurchdringlichen Gesichtszügen hüten heute das Geheimnis der Osterinsel. Jeder dieser sogenannten Moai ist bis zu 14 Tonnen schwer. Allein der Kopf ist fünfmal so groß wie ein Mensch. Die Forscher meinen, diese Giganten bewachten einst die steinernen Plattformen, auf denen die Verstorbenen aufgebahrt wurden, bis sie Wind und Wetter in Skelette verwandelt hatten und die Knochen im Inneren der Plattform beigesetzt wurden. In den Tälern des Mississippi und Ohio haben die Urahnen der Indianer Erdwälle in Form von Schlangen, Adlern und Büffeln angelegt. Eine originelle Form von Hügelgräbern. Denn in den Erdwällen verbargen sich rechteckige Grüfte, wohnlich ausgestattet mit Gebrauchsgegenständen für das Leben im Jenseits. Tabakspfeifen, Glimmerspiegel, Trinkschalen aus Schildpatt, Schmuck, Speerspitzen aus Obsidian. Die australischen Aborigines stellten auf ihren Felsmalereien, den ältesten Gemälden der Menschheit, die Regenbogenschlange als Spenderin allen Lebens dar, umgeben von den Seelen der ungeborenen Kinder. Ein uralter Mythos erzählt, die Regenbogenschlange habe durch ihre ungestümen Bewegungen aus der großen Leere des Anfangs die Welt erschaffen. Im britischen Stonehenge fällt zur Sommersonnenwende das Licht in einem bestimmten Winkel in den Kreis aus grauen Steinen und wirft geheimnisvolle Schatten. Mindestens 5000 Jahre ist die Kultstätte auf der Salisbury Plain alt. Man denkt an schweigende Menschenmassen, die den Sonnenaufgang erwarten, an weißgewandete Druiden und feierliche Prozessionen. Aber im Grunde weiß immer noch kein Mensch, was Stonehenge ursprünglich gewesen ist. Ein Tempel? Eine prähistorische Sternwarte? Oder ein ganz spezielles Grabmal? Eine Gruft, die einmal im Jahr die belebenden Sonnenstrahlen voll auf die sterblichen Überreste irgendwelcher Ahnen zog? Am Anfang aller Mythen und Religionen steht die Sehnsucht nach Geborgenheit im Kosmos, nach Weiterleben im Tod, nach einem dauerhaften Sinn menschlicher Existenz. Wer bin ich? Warum bin ich auf der Welt? Was geschieht im Tod? Warum gibt es verschiedene Sprachen und Rassen? Warum sind Frauen anders als Männer? Können wir die Natur beherrschen? Über diese Fragen dachten die Menschen in den Wäldern und Steppen nach, als es noch keine Städte gab, keine Könige und keine Schrift. In und hinter den Dingen sah man Kräfte am Werk, die man zu verstehen und zu beeinflussen suchte. Man gab ihnen Namen, fürchtete sie als Geister, verehrte sie als Götter. Die uralten Stammesreligionen der Aborigines und Pygmäen, der Ainu und der melanesischen Inselbewohner stellen Fragen, die Menschen heute noch bewegen. Sie formulieren und beantworten sie auf merkwürdige, fremdartige Weise, aber es sind unsere Fragen. Und nach den Antworten suchen wir noch immer. Die Pime-Indianer im Südwesten der USA stellen sich die Entstehung der Welt ganz ohne Gott oder Götter vor. Der erste Mensch trat plötzlich aus der alles beherrschenden Finsternis, holte einen Stein aus seinem Herzen, zerbrach ihn in kleine Kieselsteine, warf die Stückchen hoch in den Himmel. Und die Welt wurde hell. Die Heide auf den kanadischen Queen Charlotte Islands erzählen, dass es am Anfang kein Land gab. Nur Wasser, Wasser, Wasser. Dann schwamm auf dem Ozean ein winziges Etwas. Sonst gab es nur offenes Meer. Der große Rabe setzte sich auf das Etwas. Werde zu Staub, sagte er. Und so entstand die Erde. Sibirische Völker wiederum stellen sich die Erde wie ein riesiges Zeltdach vor, durchlöchert von den Sternen. Irgendwann einmal schaute Gott auf die noch unbevölkerte Erde und erblickte einen einzelnen Baum ohne Äste. Der Anblick gefiel ihm nicht. Er schuf 9 Zweige und befahl: Ein Baum ohne Zweige ist nicht angenehm zu sehen. Es mögen an ihm neue Äste entstehen, sprach er. 9 Zweige wuchsen empor. Am Fuß der 9 Äste sollen 9 Menschen sein. Aus jenen 9 Menschen sollen 9 Völker entstehen. Eine hintergründige Geschichte mit Tiefsinn. Alle Menschen wurden unter demselben Baum erschaffen. Und sie gehören zusammen wie die Zweige eines Baumes. Auf der Südseeinsel Tahiti erzählt man sich, der Urahn der Götter, Taaroa, habe alles erschaffen. Taaroa entwickelte sich selbst in der Einsamkeit. Er war sein eigener Erzeuger und hatte weder Vater noch Mutter. Unzählig waren seine Formen, aber es gab nur den einen Taaroa in der Höhe, unten und in den Finsternissen. Taaroa hielt sich in seiner Muschel und im Dunkeln Millionen von Jahren auf. Irgendwann befriedigt ihn diese einsame Existenz nicht mehr. Taaroa begibt sich aus seiner Muschel auf ihre Oberfläche, ruft in die unendliche Weite, vernimmt aber nichts als das Echo seiner eigenen Stimme. Enttäuscht kehrt er in seine Muschel zurück, entwickelt in sich selbst die Idee einer belebten Welt, schafft die Götter und das Licht, sprengt die Schalen der Muschel und macht aus ihnen Himmel und Erde. Ein Gott namens Tiki vereinigt sich mit der Göttertochter Hina. Daraus entstehen die Menschen. Mythen über die Erschaffung des Kosmos aus dem Nichts, die Bändigung des Chaos, die Entstehung und Sicherung des Lebens. Mythen, mit denen sich die Menschen von alters her der Welt vergewissern. Wo komme ich her? Warum bin ich hier? Die Menschen, die in grauer Vorzeit diese Geschichten erzählten und hörten, brachten so Ordnung in die verwirrende Vielfalt ihrer Erfahrungen. Sie näherten sich dem Unerklärlichen und banden sich an die eigenen Ursprünge. Sie gaben ein Idealbild von den heiligen Anfängen der Welt wieder, ohne sich dem geschichtlichen Fortschritt zu verschließen. Sie eroberten neue Regionen, bauten sich immer wieder ein neues Zuhause. Aber wenn sie in Kontakt zu ihren Ahnen oder zu den Schöpfungswesen der Urzeit traten, hatten sie die Gewähr, dass dieses Zuhause gut war, dass es dem Willen der übernatürlichen Mächte entsprach. Der 1986 verstorbene rumänische Religionshistoriker Mircea Eliade, der in Paris und Chicago gelehrt hat, erklärt es so. Wir haben kein Recht, die periodische Rückkehr zu der heiligen Zeit des Ursprungs als eine Ablehnung der wirklichen Welt und als Flucht in den Traum und in das Imaginäre zu interpretieren. Das Verlangen nach einer Rückkehr in die Zeit des Ursprungs ist ebenso sehr das Verlangen, die Gegenwart Gottes wiederzufinden, als auch die Sehnsucht, in die starke, frische und reine Welt zurückzutreten. Auf existenzieller Ebene äußert sich dies in der Gewissheit, dass man das Leben immer wieder mit einem Maximum an Chancen neu beginnen kann. Darin liegt nicht nur eine optimistische Schau der Existenz, sondern auch eine uneingeschränkte Bejahung des Seins. Mit ihren Mythen und Symbolen, Riten und Gebeten versuchten die alten Stammesreligionen, die widerstreitenden Kräfte in der Welt zu versöhnen. So vieles machte den Menschen Angst. Stürme, Überschwemmungen, wilde Tiere, das Ausbleiben des Regens, das unberechenbare Feuer, das wärmen und zerstören kann, Krankheiten, der unausweichliche Tod. Die Religionen erzählten von den temperamentvollen Göttern, die in den Vulkanen wohnten und den Ozean beherrschten. Sie schilderten, wie die Sonne von einem schrecklichen Ungeheuer verschlungen und siegreich wiedergeboren wurde, und besänftigten so die Angst, die lebensspendende Sonne könne eines Morgens nicht mehr aufgehen. Sie erläuterten, welche höheren Mächte in Tieren und Pflanzen wohnten und wie sie der Mensch als Verbündete gewinnen konnte. Viele rätselhafte Höhlenmalereien finden damit ihre Erklärung. und auch das Geheimnis um das Totem. Wenn die Indianer Tierköpfe in die Totempfähle schnitzten oder mit Tiermasken tanzten, ging die Macht der Tiere auf sie über, verlor ihren bedrohlichen Charakter. Man erlebte die Tiere als Verwandte. In manchen Stammesvölkern hatte jeder sein persönliches Totemtier als Schutzgeist. In Afrika glaubte man, dass die Menschenseele nach dem Tod in Tierkörpern weiterlebt. Die Zugehörigkeit zum selben Totem stärkte dann auch wieder die Verbundenheit in der menschlichen Gruppe. Gemeinschaft stiften, Regeln für das Zusammenleben entwickeln, ein soziales Bewusstsein aufbauen, ethische Werte begründen. Das war überhaupt von Anfang an eine Hauptaufgabe von Religion. Besonders deutlich wird das bei den fantasievollen Initiationsriten, die in den sogenannten Naturvölkern heute noch den Übergang von der Kindheit zum Erwachsenenalter markieren. Bei vielen australischen Stämmen wurden die Knaben in einem dramatischen Spiel ihren Müttern geraubt und auf einen abgeschiedenen Kultplatz gebracht, wo sie beschnitten wurden, ein symbolischer Tod, und über Monate hinweg Unterweisungen in den Stammesüberlieferungen erhielten. Zum Abschluss tranken sie mit den Männern des Stammes Blut, das man ihnen aus einer Armvene abgezapft hatte. Ihre Rückkehr in die Gemeinschaft wurde mit einem großen Fest gefeiert. Ähnliche Riten gab es für die jungen Mädchen. Bei den Apachen nahmen sie, prächtig gekleidet und mit klebrigem, weißem Lehm überschüttet, 4 Tage und Nächte lang an Tänzen und Gebeten teil. Bei Tagesanbruch liefen sie der aufgehenden Sonne entgegen. Jedes Mädchen hatte eine Patin, das seinen Körper massierte und seine Entwicklung zur Frau besang. Jetzt gehst du in die Welt. Du wirst erwachsen und verantwortlich. Geh deinen Weg voll Ehre und Würde, denn du wirst die Mutter eines Volkes werden. Die Riten haben eine ähnliche Funktion wie die Mythen. Sie wollen die Begegnung mit dem Heiligen ermöglichen und in geordnete Bahnen lenken, den Götterhimmel und die Natur freundlich stimmen, den Abschied von den Verstorbenen in Würde gestalten. Dem dienen die betörenden Farben und Düfte, die feierlichen Bewegungen und Klänge, die Masken und Kostüme und der ekstatische Tanz. Häufig werden die gefürchteten Aktivitäten der Geister und Dämonen wie auf einer Bühne dargestellt, und dadurch, so hofft man, unter Kontrolle gebracht. Die Baning-Stämme, die auf der gebirgigen Gazelle-Halbinsel in der Südsee leben, setzen sich bei ihren Mysterienspielen fantasievolle Masken auf, die Gefahren und Probleme der Gegenwart symbolisieren. Die heiligen Lieder der Frauen und die sakralen Tänze der Männer wecken die Erinnerung an die mythische Vorzeit, die dabei aufs Neue ersteht und Kraft vermittelt, die unsichere Zukunft zu bestehen. Aus der heiligen Bambusflöte spricht der große Geist Rigen Mucha, auf Deutsch, niemand hat ihn gemacht, und er sagt sinngemäß, alles wird gut werden mit euch, ihr macht es richtig, ihr seid ein Teil der Natur, der Schöpfung, die ich behüte und für die ich sorge. Rigen Mucha, der große Geist. Die Baining nennen ihn auch den Mächtigen, den Verehrungswürdigen, den Vater. Ist es also doch so, wie der deutsche Missionar Wilhelm Schmidt 1935 in seinem Werk »Der Ursprung der Gottesidee« behauptet? Auf 4000 Seiten analysiert er die Religionen der Pygmäen und der Eskimos, der Feuerland-Indianer und der Irokesen und kommt zu dem Ergebnis: Es kann keinen Augenblick zweifelhaft sein, dass in der gemeinsamen Religion der ältesten Menschheit das religiöse Glauben, Gehorchen und Verehren sich durchaus auf die eine große, machtvolle Gestalt des höchsten Wesens gerichtet hat. Also am Anfang ein reiner Monotheismus, der sich später zur Vielgötterei entwickelte und von Mose, Jesus und Mohammed wiederhergestellt wurde? Mittlerweile sind sich die Religionshistoriker einig, dass es keine lineare Entwicklung gegeben hat. In den einzelnen Kulturräumen und Religionen wechseln die Gottesvorstellungen ab, überlagern einander, konkurrieren oft sogar zur selben Zeit am selben Ort um Anhänger. Die australischen Aborigines kamen in der Traumzeit ganz ohne Götter aus. In Afrika kannte und kennt man lokale Gottheiten, die in Wäldern, Quellen und Höhlen wohnen und einen Schöpfergott im Himmel, der sich aber von den Alltagsproblemen der Welt zurückgezogen hat und von den Gläubigen auch nicht besonders verehrt wird. Warum soll man diese bunte Vielfalt nicht einfach so stehen lassen? Sogar im eher unpersönlichen Buddhismus erscheint das Göttliche in vielen Gestalten. Und Katholiken begegnen der Güte ihres einzigen, einmaligen Gottes in der Madonna und in einer Vielzahl von Heiligen. Viele Vorstellungen, die man sich im aufgeklärten Westen von den Naturvölkern und ihren Stammesreligionen macht, sind ebenso arrogant wie falsch. Diese Völker und Religionen, die in kleinen Resten auch heute noch existieren, haben durchaus ihre Kultur und gesellschaftliche Ordnung. Manche Beobachter meinen sogar, dass sie in ihrem behutsamen Umgang mit der Natur oder ihrem Respekt vor Tieren den modernen Gesellschaften weit überlegen sind. Sie greifen alle nicht, die eingängigen Theorien über den Ursprung von Religion. Hat sich die frühe Menschheit vor Gewittern und Überschwemmungen gefürchtet und die Naturgewalten in Göttern personifiziert? Hat sich der Götterglaube aus der liebevollen, kultischen Verehrung der Verstorbenen entwickelt? Hat der Urmensch auf seelische Bedürfnisse und Gefahren der Umwelt nicht anders zu reagieren gewusst als irrational und deshalb die Religion erfunden? Es wird eine sehr komplexe Entwicklung gewesen sein, wie ja Religion auch heute noch sehr unterschiedliche Bedürfnisse bedient. Sie kann Angst vor der Natur machen und zur Versöhnung mit der Umwelt ermutigen. Religion kann ein entmündigendes Herrschaftsinstrument sein und ein befreiendes Korrektiv gegen alle irdischen Machtansprüche und totalitären Albträume. Nur das eine scheint klar: Religion gehört zur geistigen und seelischen Grundausstattung des Menschen. Wie es der Religionswissenschaftler Mircea Eliade formuliert: Die Erkenntnis einer wirklichen und sinnvollen Welt ist aufs Innigste mit der Entdeckung des Heiligen verbunden. Denn durch die Erfahrung des Heiligen hat der menschliche Geist den Unterschied zwischen dem erkannt, was sich als wirklich, mächtig, bedeutsam und sinnvoll enthüllt, und dessen Gegenteil, dem chaotischen und gefahrvollen Fluss der Dinge, ihrem zufälligen und sinnlosen Aufgang und Untergang. Mit anderen Worten, Menschsein oder besser werden heißt religiös sein. Religion sagt, diese Welt ist nicht alles. Es kann keine perfekte Gesellschaft geben und keine Macht auf Erden ist allmächtig. Denn es gibt immer etwas darüber, ein letztes Fundament menschlicher Existenz, einen Sinn, den sich die Menschen nicht selbst ausdenken, und eine unverlierbare Würde, die sie sich nicht selbst geben oder verweigern können. Religion beantwortet die Frage, wie die Menschen leben sollen, welche Werte gelten, worauf man sich im buchstäblichen Sinn todsicher verlassen kann. Religion verbindet die Lebenden mit den Verstorbenen und die Erde mit dem Universum. Und sie macht, im besten Fall, gelassen und fröhlich, wie es in einem Gebet der afrikanischen Swahili heißt. Herr, sei barmherzig mit uns. Rette uns aus dem Schweren und aus der Unruhe. Und mögen die Herzen die Furcht fahren lassen. Es ist einer der einsamsten Orte der Welt. Rapa Nui im Südpazifik. Die Osterinsel, 3700 Kilometer vom südamerikanischen Festland entfernt. Hier lebte einmal ein Volk von Ackerbauern und Fischern, von dem man wenig mehr weiß, als dass es zu Höchstleistungen in der Bearbeitung des weichen Vulkangesteins fähig war. Rund 900 steinerne Wächter mit undurchdringlichen Gesichtszügen hüten heute das Geheimnis der Osterinsel. Jeder dieser sogenannten Moai ist bis zu 14 Tonnen schwer. Allein der Kopf ist fünfmal so groß wie ein Mensch. Die Forscher meinen, diese Giganten bewachten einst die steinernen Plattformen, auf denen die Verstorbenen aufgebahrt wurden, bis sie Wind und Wetter in Skelette verwandelt hatten und die Knochen im Inneren der Plattform beigesetzt wurden. In den Tälern des Mississippi und Ohio haben die Urahnen der Indianer Erdwälle in Form von Schlangen, Adlern und Büffeln angelegt. Eine originelle Form von Hügelgräbern. Denn in den Erdwällen verbargen sich rechteckige Grüfte, wohnlich ausgestattet mit Gebrauchsgegenständen für das Leben im Jenseits.